Hier bin ich schon, Herr Major. Wer verlangt dich? Hier ist Geld. 1000 Pistolen. Ich will sie nicht. Morgen können Sie, Herr Major, über noch einmal so viel befehlen. Behalte dein Geld. Das ist doch Ihr Geld, Herr Major. Ich glaube, Sie sehen nicht, mit wem Sie sprechen. Weg damit, sage ich. Was fehlt Ihnen? Ich bin Lerner. Alle Güte ist Verstellung, alle Dienstfertigkeit Betrug. Gilt das mir? Wie du willst. Ich habe hier nur Ihren Befehl vollzogen. So vollziehe auch den und packe dich. Herr Major, ich bin ein Mensch. Da bist du was recht. Der auch galant. Gut, Gall ist doch das Beste, was wir haben. Ich bitte Sie, Herr Major. Wie viel Mal soll ich es dir sagen? Ich brauche dein Geld nicht. Nun so brauchst. Wer da will? Ach, was sind das für Männer? Ach, liebe Franziska, ich hätte dir folgen sollen. Ich habe den Scherz zu weit getrieben. Tellheim, Tellheim, hören Sie mich doch. Sie betrügen sich. Ein bloßes Missverständnis. Tellheim, Sie wollen Ihre Männer nicht hören. Können Sie einen solchen Verdacht fassen? Ich mit Ihnen brechen wollen. Ich darum hergekommen. Tellheim!